Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakten. Suche nach der Biografie mit und von The Wizard of Avignon. Hallo ihr Lieben, hallo ihr Bösen da draußen und herzlich willkommen zu der Pilotsendung des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Mit von The Wizard of Avignon. Also wenn ihr mehr über mich wissen wollt, einfach The Wizard of Avignon googeln und sobald ihr einen Blog mit einem sehr komischen Namen findet, wo auch The Wizard of Avignon draufsteht, das bin ich. Da könnt ihr auch meine Kunstwerke sehen, denn ich bin von meinem Beruf her Künstler und Konservator und Restaurator der Kunstwerke und mache diesen Podcast quasi als Hobby. Also ich habe mir jetzt 10 Episoden vorgenommen, da ich Podcast auch sehr gerne höre, dachte ich mir, naja, dieses bisschen Freizeit, das mir übrig bleibt, kann ich ja dazu nutzen, um Podcast zu machen. Es heißt der Dialekten-Podcast, weil, wie ihr heraushören könnt, bin ich kein Deutscher und obwohl ich gar nicht mal so schlecht Deutsch spreche, finde ich, habe ich trotzdem super starken Dialekt. Naja, ich denke, ihr werdet euch dran gewöhnen oder ich hoffe es zumindest, sonst werde ich keine Hörer haben. Wie auch immer, es heißt die abstrakte Suche nach der Biografie. Und ich denke, in den nächsten 10 Sendungen werden die Themen jeweils diesen Namen rechtfertigen, wenn ich das so sagen kann. Doch, ich kann so sagen. Und ich habe es auch getan. Naja, kommen wir kurz zum Technischen. Ich nehme all meine Episoden mit dem gleichen iPod Classic 120 GB in Grau, mit dem ich auch jetzt das hier aufnehme. Und einem Belkin Tune Stereo Mikro, der mich knapp 60 Euro gekostet hat, per eBay. Alles wird dann später entweder in GarageBand zusammenmontiert oder aber in Audacity auf meinem PC, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird dann nicht großartig rumgebastelt. Ich werde es einfach nur in eine MP3-Datei umwandeln und als Rohmaterial an mich weiter schicken. Inklusive all die Fehler, die passieren. Wobei ich gestehen muss, ich nehme manchmal, also ich habe jetzt dieses Intro schon zum 27. Mal aufgenommen oder so ähnlich. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele es noch werden, bevor ich damit zufrieden bin. Auf jeden Fall, wir haben noch 2 Tage bis Heiligabend. Und das heißt 3 Tage bis Weihnachten. Und ich habe mir vorgenommen, diese Sendung am 25. starten zu lassen. Also, liebe Leute, wenn ihr das jetzt hört, ist es Weihnachten, also wünsche ich euch allen ein super schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr verbringt es im Kreise eurer Lieben und der Familie, Freunde, Verwandte, Bekannte, also halt eben alles, was euch Spaß macht. Und ich hoffe, ihr habt dann auch bald einen guten Rutsch ins neue Jahr mit ganz viel Gesundheit, mit viel Erfolg für die, die Erfolg haben wollen, mit Zufriedenheit. Man sollte immer zufrieden sein. Und das Wichtigste von allen, mit sehr, sehr viel Liebe. Naja, ich will noch ganz kurz zu den Themen kommen. Also ich werde jetzt nicht sagen, was die Themen sein werden, denn am besten, ich beschreibe es mal so. Jetzt gerade diese Episode, also diese Pilotsendung, die Einleitung quasi, nehme ich am Rande eines großen Waldes auf. Und zwar bin ich in einer kleinen Blockhütte. Die Temperaturen sind ein bisschen unter Null gefallen, aber ist immer noch besser als gestern Abend, als ich hier ankam und als es minus 27 Grad war. Nun, wenn man auf dem Berg ist oder man wartet auf den Zug oder man ist irgendwo, wo es meditativ ist. Ich glaube, ich kann meditativ sagen. Also ruhig, dann denken die meisten Menschen von uns über irgendwas nach. Manche denken darüber, was sie hätten machen sollen, was sie noch machen müssen und etc. Manche haben aber nur Feststellungen, wie zum Beispiel von den ganz banalen Sachen, was trägt dieser Mensch, da sieht doch gut aus, das hätte ich auch gerne, bis hin zu, ich befinde mich gerade auf einem Platz, wo 7000 Menschen gerade irgendwas denken. Und so viel wird gedacht und ich bin mittendrin, ist doch Wahnsinn. Oder was befindet sich gerade um mich herum? Oder kann ich eigentlich wirklich riechen? Wie gut ist mein Riechsinn? Naja, das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, klingt zwar ein bisschen seltsam, doch behandelt man einen von diesen Themen in einer 10-minütigen Sendung oder vielleicht sogar mehr, je nach Bedarf, und das von irgendwo, wo es sehr meditativ ist, dann kann man schon einiges, ich weiß nicht, ob man lernen sagen kann, aber man kann einiges feststellen. Was ihr dann mit dieser Feststellung anfängt, das liegt an euch. Auf jeden Fall, ich werde nicht wirklich über Bücher, Filme oder Musik reden, wobei ich mich davon auch inspirieren lassen werde, vielleicht ein paar Sätze zu sagen. Ich verspreche es aber auf jeden Fall nicht. Ich will mich noch ganz kurz bedanken, und zwar erstmal an meinen guten Bekannten, der eine Band hat, die heißen die Bosnische Post. Und er hat das Intro für mich gebastelt, das ihr gehört habt und das ihr hören werdet vor jeder Sendung. Er bastelt mir vielleicht auch noch ein Outro, also die Ausgangsphase des Podcasts, aber zurzeit gibt es das noch nicht. Auf jeden Fall möchte ich mich bei ihm ganz herzlich bedanken. Ich will jetzt nicht seinen Namen nennen und mehr über die Band sagen, da ich nicht weiß, ob er Werbung überhaupt haben möchte. Und ich will mich auch ganz kurz bei Larissa bedanken, denn sie hat mich erst dazu inspiriert, einen Podcast zu machen. Also so nach dem Motto, Leute, ist egal, wenn ihr keine super Computer mit super Mikros, Mixette und alles drum und dran habt, fängt einfach mit irgendwas Kleinem an und dann seht ihr, ob euch das Spaß macht. Und ich bedanke mich auch für die ganz vielen nützlichen Tipps, wie zum Beispiel das kostenlose Softwareprogramm Audacity, das wirklich, wirklich einfach zu bedienen ist. Also Larissa, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und noch eine ganz kurze Sache. Und zwar werden halt eben alle meine Podcasts irgendwo aufgenommen, wo es, ich will jetzt nicht extrem sagen, aber wo es ruhig ist und wo man nicht alltäglich hingeht. Und ich werde dann zu jeder Podcast-Sendung ein Foto dazustellen, also von diesem Ort, wo ich mich befunden habe, als ich das aufgenommen habe oder aufgeschrieben und später aufgenommen, je nach der Situation. Und ich will mir auch ein Pseudonym zulegen für diese Podcast-Sendung. Denn in meinen Blogs und also halt eben im Internet, Facebook und alles andere bin ich meistens The Wizard of Avion und habe auch meinen echten Namen. Aber für diesen Podcast hier habe ich mir gedacht, ich nenne mich einfach mal Ruben Vagabund. Am Rande des Waldes, ich verbleibe mit deinem Servus, euer Ruben Vagabund.